ein Ziehen und Schleppen, ein Sklavenschuften, doch freiwillig vollbracht, sinnvoll, wie nach siegreicher Revolution. Nicht aber, wie sich alle Schwierigkeiten überwinden ließen, durch technisches Können, gelang es, den Feind zu vertreiben, der überall wieder auftauchte, sich breit machte, danach trachtete, das Entstehende zu zerstören. Ende Juli hieß es plötzlich, der Unionskönig, eingeladen von den Edlen in Stockholm, bereite seine Abreise vor, um sich in der Hauptstadt feierlich bestätigen zu lassen, was die Reichsräte ihm im Mai bei den Verhandlungen in Halmstad zugesichert hatten, nämlich sein Recht auf den Thron und die Rückerstattung aller ihm genommenen Burgen, Schlösser, Städte und Provinzen. Die Revolution sollte als ungültig erklärt werden. Engelbrecht hatte sich nun der selbsternannten Gegenregierung zu stellen und eine Entscheidung zu erzwingen, die Bevölkerung stand hinter ihm, bereit, einen neuen Kriegszug anzutreten. So musste das groß angelegte Unterfangen abgebrochen, das Arbeiterheer wieder zu einem Soldatenheer werden. Puke blieb zum Schutz des Kanals in Telje zurück, wo er bald in Streit geriet mit Bengt Stenson. Dieser hatte eine der Lübecker Koggen ausplündern lassen, worauf Puke mit seinen Truppen die Burg stürmte und den Ritter verjagte. Anfang August lagerte Engelbrecht zum dritten Mal vor Stockholm, wieder auf der Insel Longholmen, während die Ritter und Kirchenväter sich im Heiligen Geiststift versammelten. Die Stadt rüstete sich zum Empfang des Königs. Die Aristokraten setzten ihr Doppelspiel fort, indem sie sich aus Stockholm und aus ihren Schlössern im Land zu dem rechtmäßig gewählten Reichshauptmann begaben und versuchten, ihn zu beschwichtigen, ihm zu erklären, dass das Versöhnungstreffen in Wahrheit die Entmachtung Eriks bedeute. Er würde zwar einige seiner alten Besitztümer zurückerhalten, dürfe aber in Schweden kein Regierungsamt ausüben und die Union sichere weiterhin die Unangreifbarkeit der nordischen Länder. Dass auch Bengt Stenson mit seinem Tross ankam und sich zu Karl Knutsson Bonde, Christer Nilsson Vasa und dem inzwischen zum Reichsrat ernannten Magnus Gren gesellte, zeigte deutlich genug an, welche Interessen vor dem dänischen König vertreten werden sollten. Engelbrecht aber vertraute Bischof Thomas und Nils Gustafsson Bort, die zu den Verhandlern gehörten. Er überreichte ihnen ein Schreiben im Namen des Volks. Unfähig habe sich Erik erwiesen, für Ordnung und Recht im Land zu sorgen. Einmütig sei das Volk aufgestanden, um sich seiner zu entledigen. Doch trotz des Siegs über den Tyrannen sei Ruhe im Reich noch nicht eingetreten. Bestrebungen seien im Gang, die alten Zustände wieder einzuführen. Solches könne das Volk nicht dulden. Nie wieder Gewalt der Vögte, nie wieder Ausplünderung durch unbotmäßige Steuern, nie wieder Folterung und in Ketten legen der Bauern. Weg mit dem ehrlosen Bündnis, weg mit dem falschen König. Verspätet, Anfang September, traf der windige Erik in Stockholm ein. Da ging es nun hinter den Mauern der Burg zunächst unter Kröpelins Vorsitz ans Feilschen. Der Bürgermeister aber wurde, da es sich zeigte, dass er der schwedischen Seite allzu nah gerückt war, seines Amts entledigt und durch einen Günstling des Regenten ersetzt. Wieder die Potentaten für sich und draußen wartend das Volk. Drinnen, jedem Einblick entzogen, machten sie ab, was schließlich für jeden von ihnen vorteilhaft war. Geübt im Erpressen und Hintergehen, musste ihnen immer, wie sie einander auch gerupft und gebeutelt hatten, jenes Ergebnis zum Triumph werden, das ihnen ihr mörderisches Regime beließ. Erik durfte wieder über Halland, über Stockholm, Kalmar und Nyköping verfügen. Die übrigen Provinzen und Schlösser aber sollten von eingeborenen Herren verwaltet werden. Diese schworen ihm Treue, und der König gelobte, die schwedischen Krieger, die noch als Gefangene in hanseatischen Kerkern lagen, freizukaufen. Nach den Gesetzen des Landes war fortan Recht zu sprechen. Die Steuern des Volks hingegen sollten von Erik ausgemessen werden und seinem Hof zufallen. Weiterhin von Steuerabgaben befreit, war der geistliche und weltliche Adel, dem es zustand, die Posten im Reichsrat zu besetzen. Dem König jedoch blieb es vorbehalten, Truchsess und Marschall zu ernennen. Seine Wahl wurde rechtskräftig, wenn der Hohe Rat sie gut hieß. Einigung wurde erzielt, indem Eriks Vertrauter Christer Nilsson Vasa das Amt des Truchsess erhielt und diesem der Sprecher der Adelspartei, Karl Knutson Bonde, als Marschall entgegengestellt werden konnte. Beide waren, als verschworene Gegner Engelbrekts, den Herrschenden genehm. Doch war es auch schon gewiss, dass sie einander als Rivalen bekämpfen würden. So wurde das Versöhnungsfest zu Stockholm, bei dem Erik sich die Krone erkaufte und die Aristokraten ihre alten Privilegien zurückgewannen, gleichzeitig zu einer Manifestation der Zwietracht. Zum Läuten der Glocken in den Klöstern und Kirchen empfingen Christer Nilsson einen silbernen Stab und Karl Knutson ein Schwert aus der Hand des Königs. Nils Gustafsson Båth, als einziger, hatte den Vertrag nicht besiegelt. Engelbrekt war nicht beim Namen genannt worden. Nach der Abfahrt der dänischen Flotte, bestehend aus 60 Schiffen, sammelte er seine Armee. Im November rief er auf zur zweiten Revolution. In einem Zweifrontenkrieg befanden wir uns, folgten Engelbrekt durch Schneegestöber, verschanzten uns in unserer belagerten Stadt. Jeden Morgen in der Fabrik erwartete ich meine Entlassung. Jeden Nachmittag beim Eintritt in das Haus, in dem Rosner wohnte, rechnete ich damit, von Polizeibeamten aufgehalten zu werden. Jeden Abend vor dem Einschlafen legte sich über den Gedanken, dass etwas eintreffen müsse, was mein Leben verändere, die Machtlosigkeit. Die Gewerkschaftsleiter betrieben ihren Terror gegen die kommunistischen Vertrauensleute mit einem Rundschreiben nach dem anderen, versuchten sie, deren Aussperrung zu erzwingen. Viele Fachverbände aber lehnten sich gegen die Anweisungen auf. Während die reaktionären Kräfte die Oberhand zu gewinnen schienen, sammelten sich die Vertreter der demokratischen Traditionen zur Gegenwehr. Engelbrekt war zum vierten Mal nach Stockholm gezogen, mit Bauernheeren aus Dalarna, Hälsingland, Ungermannland. Es schlossen sich ihm von Südosten herkommend die von Eriks Seefahrern ausgeplünderten Bewohner der Schären an. Auf den Höhen über dem südlichen Stadttor gingen sie in Stellung. Und nun, da die Volksmacht sich wieder zeigte, da die Empörung auf alle Teile des Landes übergriff, kamen auch viele Edle herbei, dem Reichshauptmann ihre Unterstützung anzubieten. Auf keinem Pergament war ihre Unterschrift was wert. Im Handumdrehen tauschten sie ein Gelöbnis gegen ein anderes, ein Bündnis gegen ein anderes ein, wenn ihnen dies mehr für die Stunde versprach. Stockholm würde den Zehntausenden, die auf den Hügeln im Schneetreiben lagerten, nicht standhalten können. Besser war es, mit ihnen einzuziehen in die Stadt, als sie hinter den Mauern empfangen zu müssen. Und schlössen sie sich dann ihren weiteren Vormärschen an, so würden sie auch die Verantwortung dafür aufs Volk abschieben, die restlichen Burgstädte in ihren Besitz bringen, ohne dass es dabei zu einem Bruch mit dem Unionskönig zu kommen brauchte. Wir fragten uns, wie es möglich sein konnte, dass Engelbrekt sie wieder zu sich ließ, die Brüder Nils Bengt und Bo Stensson Nat och Dag, Bo Knutson Grip, Magnus Gren und, seht, auch Karl Knutson des Königs Marschall, und wir meinten schon, uns dies damit erklären zu müssen, dass er letzten Endes doch ein Mann der herrschenden Klassen blieb, für deren Interessen kämpfte und das Volk im Stich ließ. Auch wenn wir uns seinem Ende zuwandten, um uns von dort her an eine Deutung zu machen, drängte sich der Gedanke auf, dass die Aristokraten sich seiner bedient hatten, solange er ihnen zum Nutzen sein konnte, um ihn dann, nach vollendeter Aufgabe, zu beseitigen. Dies traf zu, löste aber die Fragestellung noch nicht. Was mit dem Aufruhr in Bewegung gesetzt worden war, war zu vielschichtig und widerspruchsvoll, um von einem einzigen Standpunkt aus interpretiert zu werden. Als Vertreter des Adels, des Bürgertums, der Hanse, des Landvolks, als Heiligen, als Nationsgründer hatten die Historiker ihn angesehen. Wir konnten nur ausgehen von dem, was er materiell erreichte. Er war aufgewachsen in der Zeit des Raubrittertums. Er war abhängig vom Handel mit den Hansestädten. Die Taten der einheimischen und dänischen Herren schadeten seiner Produktion. Aus ökonomischen Gründen wünschte er den Frieden. Der Hochadel war in sich zersplittert, suchte zur Festigung seiner einzelnen Machtstellungen den Beistand unterer Klassen, war hier gegen den fremden König, dort für ihn, wenn sich die Verbindung mit ihm gegen die Rivalen im eigenen Land verwenden ließ. So war es seit Albrechts Regierung gewesen. Ein fortwährender Streit war über die Menschen hingefahren, hatte ihre Arbeit, ihr Leben verwüstet. Engelbrecht, der Bergmann, wollte seine Gruben vorm Zerfall schützen. Engelbrecht, der Unternehmer, wollte die abgebrochenen Geschäftsbeziehungen zur Hanse wiederherstellen. Engelbrecht, der Geadelte, wollte in seinen Kreisen nach Einigung suchen, um einflussreiche Gruppen für die Abwehr der Plünderungszüge zu gewinnen. Engelbrecht, der Bürger, wollte die Großhändler gegenüber dem parasitären Adel stärken. Engelbrecht, der Landmann, wollte dem Volk beistehen, denn er erkannte, dass nur durch dessen Kraft eine Umwälzung vollzogen werden konnte. Der Anbruch einer von großen Bauernheeren getragenen Revolution zeigte, dass die Epoche kleinerer, räuberischer Vorhaben beendet war. Nicht Ritter mit brandschatzenden Haufen zogen aus, sondern des Elends überdrüssige Bevölkerungsmassen. Welche Zwecke auch immer Engelbrecht anfangs verfolgt haben mochte, die Macht, in die er einging und die er dann zu lenken verstand, zielte auf die Befreiung von Unterdrückung, die Errichtung rechtmäßiger Verhältnisse. Die Einheit, die er erstrebte, war nicht nationaler und vielleicht auch noch nicht demokratischer, sondern praktischer Art. So viele wie möglich sollten zusammenstehen, dass sich die Not aufheben ließe. Je stärker der Wille der Mehrheit wäre, desto weniger würden die rückständigen Kräfte sich geltend machen können. Nicht Gutgläubigkeit oder gar Einverständnis brachte ihn dazu, die Ritter aufzunehmen, sondern die Erwartung, dass die Überlegenheit seines Heers ihnen Respekt abnötigen werde. Seine Fehlschlüsse traten bei seiner Ermordung zutage. In dieser Sekunde zeigte sich sein Versäumnis an Unerbittlichkeit, an Bereitschaft zur letzten revolutionären Gewalt. Er stieß sie, die ihm ständig in den Rücken gefallen waren, nicht in den Abgrund, in den sie gehörten, denn neben sich hatte er Mitstreiter wie Erik Nilsson, Puke, Hermann Beermann, Gottskalk Bengtsson, Ulf, Nils Jönsson, Oxenstierna, Johann Karlsson Ferla und Klaus Plata, die ihn, dessen war er sicher, vor jedem Anschlag schützen würden. So begab er sich mit seiner Vorhut zum Bergrand, um den Weg hinunter zur Brücke anzutreten. Im Norrbotten bereiteten Graf Archibald Douglas und seine Generäle Nordqvist, Högberg und Nygren die Zerschlagung der kommunistischen Feste in der Provinz vor. Die ersten Konzentrationslager hatte der Generalmajor in Storsien östlich von Morjärv in der Nähe des Polarkreises errichten lassen. Die Aushebung des Parteilokals und der Druckerei der Zeitung Norskens Flamman wurde vom Adjutanten des Grafen, Hauptmann Svanbom, geplant. Beratungen fanden statt mit Danielsson, dem Vogt der Provinz, Hallberg, dem Polizeifiskal in Luleå und Meierhöfer, dem Bürgermeister von Boden. Die Pogromstimmung wurde angeschürt von den Journalisten Hedenström, Lindberg und Moberg in der Rechtszeitung Norrbottens Kurieren und Holmberg und Eriksson in der sozialdemokratischen Zeitung Norrländskan. Vier Angehörigen der Pioniertruppen des Zweiten Armeekorps, den Fähnrichen Borgström, Norrström und Krendel und dem wehrpflichtigen Palmqvist, war die Durchführung des Attentats anvertraut worden. In dem riesigen Apparat, in dem Mord sich anbahnte, verliefen direkte Verbindungslinien zwischen dem militärischen und polizeilichen Apparat und dem Vorsitzenden des Finnlandkomitees, Professor Lindholm, Direktor des Nordischen Museums und des Nationalparks Skansen, dem Leiter der Volkspartei in Stockholm, Ingenieur Wretlind, und Justizminister Westmann, Deutschlandfreund, der bereits 1914 Mitglied der ultrareaktionären Regierung gewesen und nun verantwortlich war für die Bekämpfung des Kommunismus im Land. Wieder Namen in tödlich kalter Reihung, Namen auftauchend aus dem dichten Netzwerk von Beziehungen. Die Spuren von oben her, immer von oben her nach unten, wurden von mächtigen Verbündeten verwischt. Oben da war der König, der General starb, oben, da waren Staatsbeamte, Parteifunktionäre, Abgeordnete, Industrielle, oben, da war das kulturelle Etablissement, unten wurden herausgegriffen ein paar junge Männer mit blanken Gesichtern, idealistischer, vaterländischer Gesinnung. 15. Januar 1436. Die Stadt verbarg sich vor den Gewappneten auf der Anhöhe. Der Sturmwind wirbelte Wolken von Schnee empor. Nur die beiden Brückentürme, ein paar Stücke der Mauer, hinter den Pfählen im Eis tauchten zuweilen schattenhaft auf. Brecht aber ließ nicht das Bild los, auf das wir beim Entwerfen der Szene gestoßen waren, jene mittelalterliche Stadtansicht mit der astronomischen Darstellung der Sonnenspiegelung. Auf der Tafel war Stockholm ein Schmuckstück, gläsern, überdeutlich gemalt, umgeben von anmutig schäumenden Wellen, grün bewachsenen Inseln, darüber am hohen klaren Himmel Sonnenringe und Nebensonnen, Kreise der Laufbahnen, Kometenspuren und nordlichtähnliche Bögen. Brecht wollte nicht verzichten auf die kosmischen Phänomene, die hinweisend auf große Zeiträume mit dem revolutionären Augenblick kontrastierten und diesen zugleich einordneten in eine Kontinuität. Vielleicht, sagte er, könne ein Prospekt der Stadt mit den Gestirnen dem Nordlicht über der Trübe erscheinen. Immer waren die Vorburgen, die Bollwerke, die Brücken und Mauern zu bewältigen, ehe die Aufständischen Besitz ergreifen konnten von den schönen Bauten drinnen. Dem Näherrücken weitläufiger Zusammenhänge entsprechend, sagte Brecht, müsse sich auch die Perspektive des Schauplatzes wie beim Blick durch ein Fernrohr verkürzen, dergestalt, dass die Gemäuer und flimmernden Häuserwände dahinter auf einer Ebene zu liegen schienen und flächig der wuchtige Turm davor, der sich wiederum, als sei kein Laufgang dazwischen, dicht heranschob an den vorderen Befestigungsturm, vor dem sich unmittelbar die Felskuppe erhob, von der Engelbrecht und seine Begleiter herabstiegen. Auf das Rundtor zugehend verschwand der Trupp zunächst steil in der Tiefe, um sogleich wieder vor den Bohlen aufzuwachsen. Es folgten die Soldaten in Kettenhemden, grauen Wämsen, mit Lederhelmen, zusammengewürfelten Waffen. Oben in den Schießscharten Bogenschützen und der dänische Schlosshauptmann Erik Nilsson. Auf die Forderung, die Tore zu öffnen, wurde erwidert, dass dies nur auf Weisung des Königs geschehen könne. Der Reichsrat, rief Karl Knutsson, verlange die Übergabe der Stadt. Der Marschall wurde erkannt. Ihr selbst habt bestimmt, hieß es, dass Stockholm Erik gehöre. Antwort: Ungültig sei der Beschluss. Er müsse sich, sagte Nilsson, mit Herrn Kröpelin besprechen, der sich in der Stadt aufhielt. Es wurde aber schon mit Äxten auf das Tor eingeschlagen. Erik Nilsson warnte, er habe 5000 Bewaffnete in der Burg, aber kaum 500 sind's, wurde vom rückwärtigen Turm her gerufen, und die wagen sich nicht raus. Da wurde von drüben her das Stadttor aufgestoßen, auch vorn Geräusche von zurückgeschobenen Riegeln, angehobenen Sperrbalken, ein Poltern von Schritten auf der Brücke, die Arbeitenden der Stadt begrüßten die Bauernsoldaten. Die Zündladungen im Parteigebäude in Luleå waren detoniert. 5 Menschen waren ums Leben gekommen. Der Distriktsleiter, Hellberg, seine Frau, die Kassiererin des Jugendverbands, Granberg, und ihre 2 Kinder. Durch entlegene Seitenstraßen unter Polizeisperre musste sie zu Grabe getragen werden. Keine Todesanzeigen wurden von den Zeitungen entgegengenommen. Kein Versammlungslokal wurde den Trauernden zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig zogen Menschenmengen durch die Hauptstraßen Stockholms mit den Särgen einiger gefallener Finnland-Freiwilliger. Brecht ließ sich alles vorlesen, was wir über das Attentat in Erfahrung bringen konnten. Die Gerichtsverhandlungen sollten Ende April stattfinden. Es wurde mit milden Strafen gerechnet für die Täter, die vorgaben, sie hätten den Feind nur warnen, erschrecken, dem Generalmajor nur die Druckerei beschaffen wollen, nach der er zur Herstellung einer Frontzeitung verlangte. Von der Werbetätigkeit innerhalb der Armeeverbände der Wahl der Aktivisten, der Beschaffung der Sprengladungen und Zündschnüre aus den Depots wollte Brecht hören. Von den Erklärungen der Verhafteten, sie hätten auf Befehl gehandelt, den Ausflüchten der Auftraggeber und Zwischenträger, der schnellen Ablenkung von dem Mord auf die illegalen Tätigkeiten der Kommunisten, der nationalen Reinwaschung, die eindrucksvollen Rückhalt fand durch die Stimmen des Erzbischofs Huldgren, des Bischofs Kullberg und anderer kirchlicher Dignitäre, der Altsozialisten Ström, Höglund, Kilbohm, Nehrmann, Lindhagen, der angesehenen, aus der Arbeiterklasse stammenden Schriftsteller Wilhelm Moberg, Eivind Jonsson und Harry Martinsson. Wir versuchten, zu Engelbrecht zurückzukehren. Doch Brecht plante schon ein neues, dokumentarisches Stück in Prozessform, Die Drahtzieher. Ein unmögliches Stück. Ein Stück, gegen das der Staat sich zur Wehr setzen würde. Neuer Titel des Stücks: Die Ausweisung Brechts. Aus dem Dunkel oben trat Douglas hervor, der Held, der gelobt hatte, das Land von gefährlichen Elementen zu säubern. Er hielt eine große patriotische Rede. Lindberg, der Boss der Gewerkschaftsorganisation, stimmte ihm zu, umringt von roten Fahnen. In dem Stockholm, das Engelbrecht für sie befreit hatte, fanden sich die Ritter und Prälaten sogleich zu geheimen Sitzungen zusammen. In Absprache mit Kröpelin und den Großkaufleuten verteilten sie die Posten für eine von Dänemark unabhängige Regierung. Engelbrecht ließ die Kais und Speicher für den Frühjahrshandel herrichten und ordnete den Ausbau der Zufahrtsstraßen an. Dann brach er mit seinen Heeren nach Nyköping auf. Kaum hatte er die Belagerung der Feste eingeleitet, erhielt er die Nachricht, dass der Hohe Rat in der Hauptstadt tagte. Karl Knutsson, der von ihm mit der Verwaltung Stockholms und der Einnahme der Burg betraut worden war, solle, so hieß es, zum Reichshauptmann ernannt werden. Puke, Beermann, Ferla und Plata, die Belagerung Nyköpings überlassend, eilte er zurück und fand die Verschwörer im Kloster der Schwarzen Bruderschaft versammelt. Der Erzbischof von Uppsala, Olof, und die Bischöfe Knut von Linköping und Sige von Skara, sowie die übrigen Anwesenden, insgesamt 30 Herren, hatten ihn eben seines Titels beraubt und diesen dem Ritter Bonde vermacht. 3 Stimmen nur waren bei der Wahl für Engelbrecht abgegeben worden. Die Stadt befand sich im Aufruhr. Arbeitsleute, Handwerker, Bauern umlagerten das Haus an der steilen Gasse über Mjerntorg. »Einzig Engelbrecht«, riefen sie, »stände der Rang des Reichshauptmanns zu.« Doch hatten die Aristokraten die Situation richtig eingeschätzt. Sie wussten, dass Engelbrecht, obgleich das Volk bereit war, über sie herzufallen, gerade jetzt, da die letzte Phase seines Feldzugs eingeleitet worden war, es nicht zur offenen Feindschaft mit ihnen und damit zum Bürgerkrieg kommen lassen würde. Auch kannten sie seine Gleichgültigkeit gegenüber Titeln, hatten vorher wohl schon mit der Möglichkeit gerechnet, dass der Titel des Reichshauptmanns sich zwischen ihm und Karl Knutsson teilen ließe. Sie hoben an zur Lobpreisung seiner militärischen Fähigkeiten, wollten ihm weismachen, dass ihm andere Ehren zustanden als jene, die er bei Staatsgeschäften gewinnen könne. Sein Platz sei an der Spitze des Heers, nichts Besseres wüssten die Ritter, als ihm auf dem Siegesmarsch zu folgen. Und es ging, wie sie erwartet hatten. Engelbrecht erklärte sich bereit, mit Karl Knutsson Bonde die höchste Machtstellung zu teilen, bis zum Abschluss des Kampfs. Er würde nie mehr, davon gingen die Edlen aus, den Titel für sich allein beanspruchen können. Denn wenn er seine Aufgabe vollbracht hätte, dann wäre auch sein Leben vollbracht, und das Volk würde sich bei der Befreiung des Landes müde laufen. So begab Engelbrecht sich, nachdem er die Arbeitenden in der Stadt beschwichtigt hatte, wieder nach Nyköping, ließ Ferla und Plata die Belagerung der Burg weiterführen, machte sich mit den anderen Waffengefährten auf nach Östergötland, beauftragte Erengisle Nilsson mit der Umschließung von Stäkeborg und in Tjust, Bo Knutsson Grip mit der Erstürmung von Stäkeholm, zog nach Kalmar, das von Nils Denson Nat Ordag erobert werden sollte, stieß nach Blekinge vor, nahm Ronneby, wo er Klaus Lange als Burgherrn einsetzte, erreichte die Westküste, übergab das gefallene Laholm der Obhut Arvid Svans, unterstellte Halmstad Bo Stenson und Varberg Hermann Bermann, traf ein Friedensabkommen mit Elfsborg und erreichte schließlich mit Puke das schwer befestigte Axwall. Engelbrekts Weg, die östliche Küste hinunter, vor Skåne abbiegend nach Westen, hinauf durchs dänische Halland, dieser Weg mit Brandfackeln, mit Appellen in jedem Dorf, dieser Weg, der einen Ring schlug um das Land und die Volksherrschaft bestätigte, war für ihn zugleich ein Weg zur Erschöpfung, zum Zusammenbruch. Das pausenlose Reiten durch den Winter, das kalte Frühjahr, das Nächtigen im Freien hatte seine Gesundheit zerrüttet. Fiebernd, von Muskelschmerzen geplagt, kaum mehr fähig, sich aufrecht zu halten, verließ er das von Puke überwachte Axwall, um in seiner Burg in Örebro vor der Weiterreise nach Stockholm kurze Ruhe zu suchen. Ende Februar, als wir uns dem kranken, gealterten Engelbrekt zugewandt hatten, um ihm in seinen letzten Stunden zu folgen, mussten wir innehalten, da Brechts verschleppte Grippe wieder zum Ausbruch gekommen war. Bengt Stenson Nat Ordag, der seit seiner Verjagung aus Telje im Schloss Göksholm wohnte, in der Nachbarschaft Örebros am Südufer des Hjelmaren, hatte Engelbrekt in der Burg aufgesucht, um ihn um Versöhnung zu bitten. Zugegen war auch sein Sohn, Måns Bengtsson, der bei den Feldzügen Engelbrekts Vertrauen gewonnen, um den er zu seinem Knappen gemacht hatte. Der Hauptmann, von Gicht gekrümmt, humpelnd an Krücken, bewirtete die Gäste, nachdem er mit dem Ritter übereingekommen war, Frieden zu schließen. Die Anwesenheit des jungen Måns nahm ihm jeglichen Argwohn. Die Herren aber hatten nichts anderes im Sinn, als festzustellen, in welchem Zustand sich der Volksführer befand. Sie sahen, dass er das Schwert zur Notwehr nicht würde heben können, dass es ein leichtes wäre, ihn, wie die Räte zu Stockholm beschlossen hatten, bei passender Gelegenheit umzubringen. Die Gelegenheit ergab sich schnell. Er ließ sie wissen, dass er am nächsten Tag im Boot, um seine Kräfte zu schonen, die Fahrt nach Stockholm antreten wolle. Beriet sich mit den Anteilnehmenden auch über den günstigsten Weg, und sie schlugen ihm vor, durch den Hemfjärd und den Essund, dann durch den Mellanfjärd zum Björksund und den Sundholmen zu rudern, wo er sich rasten ließe. »Die Nächte aber seien noch kalt«, sagte Bengt Stenson und trug ihm an, bei ihm, da die Inseln in der Nähe von Göksholm lagen, einzukehren. Engelbrekt dankte. Er dürfe keine Zeit verlieren, müsse früh aufbrechen, um am kommenden Abend Rosvik an der östlichen Spitze des Hjelmaren zu erreichen, wo Nils Gustafsson Båt ihn erwarte. Er möge dann, sagte Måns, einen der größeren Holme zum Lagerplatz wählen, da dort reichlich Gehölz für ein Feuer vorhanden sei. Unsere weiteren Darlegungen stießen nur noch auf Brechts Widerstreben. Es war nicht allein seine Krankheit, in die er sich sozusagen vermummte, sondern auch eine plötzliche Abschirmung vor dem unerträglichen Ende des Engelbrekt, die eine Fortsetzung der Arbeit am Stück unmöglich machte. Er war noch, unterbrochen von bellendem Husten, eingegangen auf die paradoxe historische Bedingung, nach der Engelbrekt, obgleich er mit dem Volk zum Sieg schritt, dem Volk nie die leitenden Stellungen anvertraute, und nach der auch das Volk, das doch schon vorn stand, die Führung andern überließ, als sei es ebenso wenig des eigenen Entscheidungsvermögens gewiss. Brechts letzte Bemerkung zu dem Projekt, die ich in meinem Notizbuch verzeichnete, war, dass die von Nat Ordag in unserer Fassung Nacht und Tag zu nennen wären. Das war kurz nach dem 12. März, der Beendigung des Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland. Bei Brecht hatte sich eine intellektuelle Freiheit eingestellt, die uns die gegenwärtige Bedrängnis überwinden ließ und historische Perspektiven möglich machte. Aus der Fabrik kommend, zusammentreffend mit Roggeby, war ich beherrscht vom Alltäglichen. Der Zugang zur Welt der weitläufigen Ausdeutungen und Kombinationen wollte sich verschließen. Das Nahe, das, was uns niederhielt, verlangte nach Ergründung. Während der Beschäftigung mit dem Engelbrecht-Stück war etwas wie Zugehörigkeit zu diesem Land in mir entstanden. Ich sah mich ansässig werden in Schweden. Deutschland hatte mit meiner Herkunft nichts mehr zu tun. Dort waren nur noch, im Untergrund, ein paar Freunde vorhanden. Fremd war die Tschechoslowakei, deren Staatsbürgerschaft ich einmal besessen hatte. Entlegen war Paris, Spanien verwüstet. Im Unbekannten befanden sich meine Eltern. Wenn ich nun ein Bild erhielt von der politischen Realität, die mich umgab, von Bedingungen, denen ich mein Dasein anzupassen versuchte, so geschah dies gleichsam zwischen zwei Polen in einem ständigen Wechsel der Blickpunkte. In Brechts Bereich gab es Helligkeit, ungebundene Fantasie. Was Roggeby mir vermittelte, war behaftet mit der Schwere, dem Dunst des Arbeitslebens. Das Gegensätzliche griff aufeinander über, vermengte sich miteinander, ein Gewebe entstand, das meinem jetzigen Dasein einen Hintergrund geben könnte. Vom Zeitpunkt an, der dem Datum meiner Geburt entsprach, wollte ich die Vergangenheit des Landes kennenlernen. Bei den Ausblicken ins Mittelalter oder, wie früher geschehen, in die Antike, hatte sich in mir der Sinn für universale Zusammenhänge herangebildet. Nun, nach den Stunden an den Waschkesseln und Schmelzöfen, in den zugigen Kellern und Laufgängen, den Maschinensälen, die sich mit ihren Gestängen, Rohren und Riemen wie Lianenwälder erstreckten, drängte sich mir der Wunsch auf, nicht nur Beobachter in einem Provisorium zu sein, sondern einzugehen in eine Gegenwart, die erfüllt war von den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Nicht nach einer nationalen Verbundenheit suchte ich. Der Begriff des Beheimatetseins hatte für mich keine Gültigkeit. Vielmehr kam es mir darauf an, durch die verstärkte Beziehung zu einer Gesamtheit meine eigenen Funktionen zu festigen. Seit mehr als einem Jahr stand ich als Lohnabhängiger zwischen anderen auf einem bestimmten Arbeitsplatz und nahm teil an praktischen, fachlichen Fragen. Meine Tätigkeiten nach dem Tagewerk in der Fabrik aber sonderten mich von den Gefährten ab. Auf kollektivem Weg zum Mitglied der Sozialdemokratie gemacht, wurde ich von der Regierungspartei selbst getarnt. Der kommunistischen Partei durfte ich als Ausländer nicht angehören. Die Gefahr einer Entdeckung meiner konspirativen Zusammenkünfte mit deutschen Kommunisten erforderte auch gegenüber Gleichgesinnten unaufhörliche Wachsamkeit und Zurückhaltung. Obgleich Bote im Dienst der Komintern, unterstand ich keiner Organisation. Mitwirkend bei der Beschaffung von Material, das im antifaschistischen Kampf zur Verwendung kam, in Kenntnis um die Bemühungen der Partei, ihre illegalen deutschen Stützpunkte auszubauen, beabsichtigte ich doch nicht, nach Deutschland zurückzukehren. Dieses Dasein, teils wie in einem luftleeren Raum, teils zwischen vielseitigen, greifbaren Aktualitäten verbracht, sollte zu einer Einheit zusammengefügt werden. Staatenlos, im Besitz eines immer nur für 3 Monate gültigen Fremdenpasses, stellte ich mich ein auf die Zukunft in einem Land, an das ich vor 1,5 Jahren noch kaum gedacht hatte. Nur die Sprache, die ich mit mir ins Exil getragen hatte, diese Sprache, die beim Lesen und Schreiben, beim Zusammensein mit Brecht, Hodan, Bischoff Gestalt annahm, behinderte die Übereinstimmung mit der neuen Umgebung. Und vielleicht würde dieses Trennende weiter bestehen, auch wenn ich mich wie ein Einheimischer auszudrücken vermochte. Die Existenz einer anderen Sprache in mir musste akzeptiert werden. Diese innere Sprache war mein einziges Eigentum. Ihre Erhaltung gehörte zu meiner Selbsterhaltung, obwohl diese Voraussetzung sich gänzlich unterschied von der Natürlichkeit, mit der Brecht, der Fertige, der in sich selbst Ruhende, in der Fremde mit seinem Idiom umging. Einsichten verwertend, die ich erhalten hatte auf dem Weg durch Gebiete, in denen die Staatsgrenzen aufgehoben waren und nur die Bewegungen der Gemeinsamkeit galten, begann ich damit, meine Sprache zu einem Arbeitswerkzeug zu machen. Bei Brecht erfuhr ich den ersten Anstoß zum Versuch, dem heutigen geschichtliche Tragkraft zu geben. Ström, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, einst Mitbegründer der Linkspartei, der Kommunistischen Partei, dann zur Sozialdemokratie zurückgekehrt, hatte sich zu einem Besuch eingefunden. Durch eine Bemerkung des Deputierten war das Gespräch auf Brechts Buch über Cäsar gelenkt worden. Mit einem Catilina, sagte Ström, habe ihn die Rechtspresse verglichen, als er im Herbst 1915 in die erste Kammer des Reichstags berufen worden war. Der Aufwiegler, hieß es, halte seinen Einzug in den Senat. Die katilinarische Verschwörung, von Brecht als Stoff benutzt, um die Zeit vorm Entstehen der faschistischen Herrschaft gleichnishaft darzustellen, wurde von Ström in die Periode des vorigen Kriegs gerückt, und es war, als zweifle Brecht plötzlich daran, ob sich Cäsar, wie auch Engelbrecht, als Figuren verwenden ließen, die mit ihren Handlungen etwas von den Auseinandersetzungen unserer Tage veranschaulichen könnten. Bei der Schwierigkeit, Erklärungen zu finden für die Katastrophe, von der wir betroffen waren, hatte er nach Ereignissen gesucht, in denen Erkenntnismuster angelegt zu sein schienen. Dass Brecht Mitte März sowohl die Arbeit am Cäsar-Roman als auch am Stück über Engelbrecht aufgab, hing vielleicht mit der Einsicht zusammen, dass jene Modelle ihrer eigenen geschichtlichen Gesetzmäßigkeit unterstanden und uns über unsere Krisensituation nicht hinweghelfen konnten. Ström hatte in seiner Jugend das auch Brecht bekannte Buch des dänischen Historikers Bang gelesen, in dem Catilina im Gegensatz zur bürgerlichen Geschichtsschreibung, die ihn zum Gewalttäter und Demagogen machte, als sozialer Reformator geschildert wurde. Der Zusammenstoß zwischen den römischen Kapitalbesitzern und dem verarmten Volk war Hauptmotiv dieses Werks. Hervorgehoben wurde, wie auch in Brechts Roman, die Bemühung des ehrgeizigen, tief verschuldeten Cäsar, sich den revoltierenden Kräften anzuhängen, um dann, nach deren Zerschlagung, selbst zur Macht aufzusteigen. Seine Ernennung zu einem Catilina, sagte Ström, sei nicht unzutreffend gewesen, denn auch er, damals Sekretär der Sozialdemokratischen Partei und Leiter des Sozialdemokratischen Linksverbands, habe, wie der Führer der Sklavenrotten, der Initiator der Straßenclubs, einer vermögenden Familie angehört. Und es war schließlich neben allen politischen Intrigen ausschlaggebend gewesen, dass er die ökonomischen Bedingungen erfüllen konnte, die ihn nach dem 35. Lebensjahr dazu berechtigten, für einen Sitz im Oberhaus zu kandidieren. Das hieß, er besaß Liegenschaften im Wert von über 50.000 Kronen und hatte jährlich ein Einkommen von mindestens 3.000 Kronen versteuert, was beim damaligen Geldwert nur einer kleinen Oberschicht möglich war. Nicht aufgrund allgemeiner Wahlen, sondern interner Absprachen zwischen den Stadtverordneten trat er ein in das Forum der Elite. Die hohen Elektoren ihrerseits waren mit der kommunalen Verwaltung betraut worden durch eine Wahl, deren Ausgang von den besitzenden Klassen bestimmt wurde. Denn teilnehmen daran durfte nur vom 28. Lebensjahr ab, wer die unterste Einkommensgrenze von 450 Kronen erreicht, nie Unterstützung entgegengenommen, alle Schulden beglichen und festen Wohnsitz hatte. Zudem waren die Kommunalwahlen nach einer 40-gradigen Skala bemessen, was bedeutete, dass die Stimmen der Bemittelten bis zu 40-mal mehr wert waren als die Stimmen derer, denen es gelang, die erste Stufe eben noch zu erreichen. Und doch war die im Jahr 1909 festgelegte 40-fache Gliederung, bei der nicht nur das Kapital, das Eigentum an Immobilien, die Anzahl und Größe im Besitz befindlicher Produktionsstätten, sondern auch der Umfang von Viehbeständen und die Menge angestellter Arbeitskräfte berücksichtigt wurden, ein Fortschritt nach der zuvor bestehenden Skala von 5000 Graden, die einigen Potentaten die Herrschaft über das entmündigte Volk garantiert hatte. Bei der Wahl der zweiten Kammer galt das Prinzip »Ein Mann, eine Stimme«, wahlberechtigt aber war nur, wer ein Jahreseinkommen von mindestens 800 Kronen versteuerte und Haus und Boden im Wert von nicht weniger als 6000 Kronen aufweisen konnte. Damit blieben auch hier die meisten der Arbeitenden ohne feste Anstellung, den Wohnsitz oft wechselnd, vor allem die Jüngern, ausgeschlossen. Erzwungen durch die Massenaktionen, die großen Streiks von 1902 und 1909, durch den wachsenden Einfluss der Sozialdemokratischen Partei, war der finanzielle Zensus aufgehoben und nur noch eine untere Altersgrenze sowie die Forderung erlegter Steuern während der letzten 3 Jahre beibehalten worden. 1911 traten die neuen Verordnungen in Kraft. Nicht stimmberechtigt, ein Jahrzehnt noch, blieben die Frauen. Vermochten die Arbeitenden nun auch, ihre Partei in der zweiten Kammer zur gleichen Größe zu bringen wie die Rechtsunion, so waren die Bürgerlichen, zu denen die große Fraktion der liberalen Partei gehörte, ihnen doch immer noch um fast das Dreifache überlegen. Und vom Oberhaus aus, das sie völlig beherrschten, konnten sie alle Anträge, die unten gestellt wurden, verwerfen. In der Geschichte des Wahlrechts sah Brecht den Klassenkampf in seiner zähesten Form verlaufen. Hier waren gesetzlich fundierte Bastionen zu nehmen, hier hielt sich die Rückständigkeit in Legislaturperioden, hier konnten ausdauernd Strategien entwickelt werden gegen jedes Anzeichen radikaler Ideen. Brecht wollte, dass Ström uns mehr berichtete über den schwedischen Parlamentarismus, dessen Werdegang zunächst bis zum Jahr 1911, das als Jahr des Durchbruchs der Demokratie bezeichnet wurde, dann zum ersten sozialdemokratischen Regierungsantritt, März 1920, und weiter zu den 30er Jahren die Stellung der Bourgeoisie und das Wesen der Arbeiterbewegung bestimmt hatte. Um das Wirken der Sozialdemokratie in der schwedischen Gesellschaft zu verstehen, mussten wir es in Zusammenhang bringen mit der Liberalisierung des Bürgertums. Von den ersten sozialistischen Zellen an, bis zur Bildung der Gewerkschaften und der Partei, hatte sich auch die Entwicklung des Liberalismus vollzogen, anpassungsfähig gegenüber dem Drang zur Erneuerung, oft vorauseilend, die latenten Strömungen auffangend, ableitend und mit eigenen Interessen verbindend. Im fortschrittlichen Flügel Zusammenarbeit mit den sozialdemokratischen Führungsgruppen praktizierend, hielt die Bourgeoisie im Besitz der Produktionsmittel, nach rechts hin abgesichert durch Polizei und Militär, ihre Vorherrschaft aufrecht. Geleitet vom Grundsatz, dass die Veränderungen auf friedlichem, parlamentarischem Weg stattzufinden hatten, blieb die Sozialdemokratie von Anlauf zu Anlauf im Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem ideologischen Gegner, und was sie diesem abgewann, hatte sie gleichzeitig mit Verlusten an ihren ursprünglichen Zielen zu erkaufen. Nicht der Sozialismus wuchs langsam, getragen von der Majorität der Wähler, in den Kapitalismus hinein, sondern dieser integrierte sich in die soziale Bewegung. Unmerklich fast nahm das revolutionäre Gedankengut seine pragmatisch-reformistische Form an, die Kampforganisationen des vordrängenden, oft die Kraft zum Umsturz manifestierenden Volks wurden zu Werkzeugen des Revisionismus. Nicht nur die Schutztruppen der Bürgerlichen, sofort mobilisiert, wenn ein Unruheherd entstand, sondern die Leitenden in ihrer eigenen Partei wandten die proletarischen Forderungen ab, machten sie mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der vernünftigen Geduld zunichte. Ström stellte während des Gesprächs, das über ein paar Nachmittage in diesem Monat fortgeführt wurde, diesen Prozess des Ausgleichs als die einzige Möglichkeit hin, um eine gerechte, freiheitliche und demokratische Ordnung zu errichten, und es seien gerade die Jahre des Abweichens, des Suchens nach einer schneller zu gewinnenden Alternative gewesen, sagte er, die ihm seine Anschauung bestätigt hätten. Er sah in dem defensiven Charakter seiner Parteipolitik keine Verleugnung der sozialistischen Ideale, vielmehr eine Befolgung von historischen Gegebenheiten. Ausgehend vom Wert des einzelnen Menschenlebens hielt er fest an der Vision einer durch Abstimmung gesicherten Umwandlung, auch wenn es sich immer wieder zeigte, dass dieses Gemeinschaftswesen, dieser Staat der freien Solidarität, wegen der unverrückbaren Gewalt des Bürgertums nicht zustande kommen konnte. Als um 1845 von Handwerksgesellen, die aus Paris kamen und dort die Lehren Gabès, Proudhons und Blancs kennengelernt hatten, die ersten Lesezirkel gegründet wurden, entstanden auch schon die von bürgerlichen Kreisen hervorgerufenen Gesellschaften der Reformfreunde. Wurde dort die Initiative ergriffen für den Kampf um einen Volksreichstag, das allgemeine Wahlrecht, die Verkürzung des bis zu 16 Stunden währenden Arbeitstags, so sollten hier die jungen Gesellen, die nach der Aufhebung der Zünfte aus der Zucht der Meister entlassen waren, für neue väterliche Betreuung in Bildungsvereinen gewonnen werden.